Erster Jehoas war 7 Jahre alt. In diesem Alter wurde er König. Zweiter Jehoas wurde im 7. Jahr von Jehu König. Er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja. Dritter Jehoas tat gute Dinge für Gott. Der Priester Jojada war sein Lehrer. Er hörte sein ganzes Leben auf ihn. Vierter aber die alten Opferplätze blieben da. Das Volk brachte dort noch immer Opfer für andere Götter. Fünfter Jehoas sprach zu den Priestern. Die Leute bringen Geld in den Tempel. Es gibt festes Geld und Geschenke. Sechster die Priester sollen das Geld sammeln. Jeder nimmt es von seinen Bekannten. Sie sollen damit den Tempel reparieren. Siebter aber nach vielen Jahren war der Tempel noch kaputt. Die Priester hatten nichts repariert. Achter König Jehoas rief die Priester zu sich. Er fragte, warum repariert ihr den Tempel nicht? Nehmt kein Geld mehr an. Neunter die Priester sagten ja. Sie nahmen kein Geld mehr vom Volk an. Aber sie bauten auch nicht am Tempel. Zehnter der Priester Jojada nahm eine Holzkiste. Er machte ein Loch in den Deckel. Er stellte sie neben den Eingang. Elfter die Leute legten ihr Geld in die Kiste. Wenn die Kiste voll war, kam der Schreiber. Er zählte das Geld. Zwölfter sie gaben das Geld den Bauleitern. Die Bauleiter bezahlten damit die Zimmerleute und die Maurer. Dreizehnter sie kauften auch Holz und große Steine. So wurde der Tempel von Gott wieder ganz heil. Vierzehnter sie kauften keine Schalen oder Trompeten aus Silber. Das Geld war nur für die Arbeit am Haus. Fünfzehnter die Arbeiter bekamen das ganze Geld. Sie arbeiteten fleißig am Tempel von Gott. Sechzehnter die Bauleiter waren sehr ehrlich. Man musste ihr Geld nicht kontrollieren. Sie machten ihre Arbeit gut. Siebzehnter das Geld für die Sündenopfer blieb bei den Priestern. Es gehörte ihnen und kam nicht in die Kiste. Achtzehnter König Hazael von Aram kam mit seinem Heer. Er nahm die Stadt Gad ein. Dann wollte er nach Jerusalem. Neunzehnter König Jehoas nahm alles Gold aus dem Tempel. Er schickte es zu König Hazael. Da zog Hazael wieder weg. 20. Alle anderen Taten von Jehoas stehen in einem Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda. 21. Seine Diener machten einen bösen Plan. Sie töteten König Jehoas in einem Haus in Jerusalem. 22. Seine Diener Josacha und Josabad schlugen ihn tot. Er wurde in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Amazia wurde König.